Allmende. Als ich ein Kind war, hatte unser Dorf an seinem Rand hinter dem Freibad einen Acker, der die Rotte hieß. Rotte bedeutete gerodetes Land, das denjenigen Einwohnern zur Verfügung stand, die keinen eigenen Garten hatten. Dort konnten sie anbauen, Gemüse, Kartoffeln, Blumen. Das war ein letzter Rest vom Gemeineigentum der Allmende, die im Verlauf von Jahrhunderten während der von Karl Marx sogenannten ursprünglichen Akkumulation von Kapital reduziert und privatisiert wurde. Der historische Verlust der Commons geschieht in einem langen, schmerzhaften Prozess der Vereinzelung. Das private Konsumangebot versucht, den Mangel an befriedigenden sozialen Beziehungen, verbunden mit der Erfahrung von Abhängigkeit und Autonomieverlust, zu kompensieren, ohne Erfolg. Aber zum Glück gibt es viele neue Formen des Teilens und Mitteilens, von Carsharing bis Wikipedia. Nochmal den letzten. Das private Konsumangebot versucht, den Mangel an befriedigenden sozialen Beziehungen, verbunden mit der Erfahrung von Abhängigkeit und Autonomieverlust, zu kompensieren, ohne Erfolg. Aber zum Glück gibt es viele neue Formen des Teilens und Mitteilens, von Carsharing bis Wikipedia. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, bevor der Kühlschrank in jeden individuellen Haushalt kam. Da gab es das gemeinsam genutzte Kühlhaus, in dem alle Dorfbewohner Fächer mieten konnten. Die Apfelbäume an der Chaussee wurden im Herbst zum Abernten verlost. Wir brachten unsere vorbereiteten Kuchenbleche zum Backen in die Gemeindebäckerei, die auf der Leine getrocknete Tisch- und Bettwäsche zum Glätten zur Heißmangel, so hieß das, und fassten selbst mit an. Der landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft, in der er Mitglied war, lieferte mein Vater Getreide und Zuckerrüben und bekam in der angegliederten Spar- und Darlehenskasse, Prinzip Raiffeisen, seinen Erlös gutgeschrieben. Zu Familienfesten haben wir immer außer Torten auch Unmengen an Streuselkuchen gebacken, die in den umliegenden Häusern verteilt wurden. Wenn ein Schwein geschlachtet worden war, trugen wir frische Brühe zur Nachbarschaft und ließen die Wurstdosen beim Schmied verschließen. Bei all diesen Gelegenheiten trafen wir aufeinander, tauschten uns aus. Aber schleichend löste sich spätestens Anfang der 60er Jahre der soziale Zusammenhalt auf. Von der Straße waren nicht nur Hühner, Gänse und Pferdefuhrwerke verschwunden, sondern auch die zugehörigen Menschen.